Im Fernsehen habe ich einmal fliegende Schweine gesehen. Fliegende Schweine, sagte der andere. Ja. Sie waren in offene Kisten gesperrt. Und die Kisten hingen am Fallschirm über der grünen Hölle von ich weiß nicht wo. Die Schweine waren in Panik. In Todesangst. Der Schweinebomber ist kurz darauf auf der grünen Hölle von ich weiß nicht wo. Ich habe den Film dann nicht weitergesehen. Fliegende Schweine, sagst du? Fliegende Schweine. Fliegende Schweine.